In der Autovermietung. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Paul Dübel. Ich möchte meinen Wagen abholen. Hier ist die Auftragsbestätigung. Bitte. Oh, das tut mir leid, Herr Dübel. Im Moment ist leider kein Golf da. Aber wieso denn nicht? Das muss ein Versehen sein. Mein Kollege hat gerade den letzten Golf vermietet. Ich habe es aber sehr eilig. Was mache ich denn jetzt? Was schlagen Sie vor? Herr Dübel, einen 316er BMW hätten wir da. Aber mehr als vereinbart kann ich nicht bezahlen. Na gut, schließlich liegt der Füller ja bei uns. Ich gebe Ihnen den Wagen zum gleichen Preis. Einverstanden? Ja, das passt mir natürlich. Und auch zu denselben Bedingungen? Selbstverständlich. Keine Kilometerbegrenzung und versichert mit 1000 Mark Selbstbeteiligung und Vollkasko. Ausgezeichnet. Sie bekommen den Wagen vollgetankt und liefern ihn dann auch wieder vollgetankt ab. Gut, wird gemacht. Darf ich dann bitte noch Ihren Führerschein und Personalausweis sehen? Hier, bitteschön. Herr Dübel, dann unterschreiben Sie bitte da unten. Und hier ist der Kfz-Schein und hier sind die Schlüssel. Gute Fahrt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.